Kapitel 1 bis 3 von Esther. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Esther nach der Lutherbibel von 1912, Kapitel 1 bis 3. Kapitel 1. Zu den Zeiten Ahasveros, entklammern, der der König war von Indien bis an Mohrenland über 127 Länder, Klammer zu, und da er auf seinem königlichen Stuhl saß zu Schloss Susan im dritten Jahr seines Königreichs, machte er sich einmal allen seinen Fürsten und Knechten, den Gewaltigen in Persien und Medien, den Landpflegern und Obersten in seinen Ländern, dass er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königreichs und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Und da die Tage aus waren, machte der König ein Mahl allem Volk, das zu Schloss Susan war, großen und kleinen, 7 Tage lang im Hofe des Gartens am Hause des Königs. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher, mit leinenen und scharlachenen Seilen gefasst, in silbernen Ringen auf Marmorsäulen. Die Bänke waren golden und silbern auf Pflaster von grünem, weißem, gelbem und schwarzem Marmor. Und das Getränk trug man in goldenen Gefäßen und immer anderen und anderen Gefäßen und königlichen Wein die Menge, wie denn der König vermochte. Und man setzte niemand, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstehern befohlen, dass ein jeglicher sollte tun, wie es ihm wohl gefiel. Und die Königin Vasti machte auch einmal für die Weiber im königlichen Hause des Königs Ahasveros. Und am 7. Tage, da der König guten Mutes war vom Wein, hieß er Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar und Charkas, die 7 Kämmerer, die vor dem König Ahasveros dienten, dass sie die Königin Vasti holten vor den König, mit der königlichen Krone, dass er den Völkern und Fürsten zeigte ihre Schöne, denn sie war schön. Aber die Königin Vasti wollte nicht kommen, nach dem Wort des Königs durch seine Kämmerer. Da ward der König sehr zornig, und sein Grimm entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden, in Klammern, denn des Königs Sachen mussten geschehen, vor allen, die sich auf Recht und Händel verstanden. Die nächsten aber, die bei ihm waren, waren Chasena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Memuchan, die 7 Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen und saßen oben an im Königreich, Klammer zu. Was für ein Recht man an der König Vasti tun sollte, darum, dass sie nicht getan hatte nach dem Wort des Königs durch seine Kämmerer. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vasti hat nicht allein an dem König übel getan, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Landen des Königs Ahasveros. Denn es wird solche Tat der Königin auskommen zu allen Weibern, dass sie ihre Männer verachten vor ihren Augen und werden sagen: Der König Ahasveros hieß die Königin Vasti vor sich kommen, aber sie wollte nicht. So werden nun die Fürstinnen in Persien und Medien auch so sagen und allen Fürsten des Königs, wenn sie solche Tat der Königin hören. So wird sich Verachtens und Zorn genug erheben. Gefällt es dem König, so lasse man ein königlich Gebot von ihm ausgehen und schreiben nach der Perser- und Medergesetz, welches man nicht darf übertreten, dass Vasti nicht mehr vor den König Ahasveros komme, und der König gebe ihre königliche Würde einer anderen, die besser ist als sie. Und es erschalle dieser Befehl des Königs, den er geben wird, in sein ganzes Reich, welches groß ist, dass alle Weiber ihre Männer in Ehren halten unter großen und kleinen. Das gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem Wort Memucans. Da wurden Briefe ausgesandt in alle Länder des Königs, in ein jegliches Land nach seiner Schrift und zu jeglichem Volk nach seiner Sprache, dass ein jeglicher Mann der Oberherr in seinem Hause sei und ließe reden nach der Sprache seines Volkes. Kapitel 2 Nach diesen Geschichten, da der Grimm des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, gedachte er an Vasti, was sie getan hatte und was über sie beschlossen war. Da sprachen die Diener des Königs, die ihm dienten: Man suche dem König junge, schöne Jungfrauen, und der König bestellte Männer in allen Landen seines Königreichs, dass sie allerlei junge, schöne Jungfrauen zusammenbringen gen Schloss Susan ins Frauenhaus unter der Hand Hegeis des Königs Kämmerers, der Weiber wartet, und man gebe ihnen ihren Schmuck, und welche Dirne dem König gefällt, die werde Königin an Vastis statt. Das gefiel dem König, und er tat also. Es war aber ein jüdischer Mann zu Schloss Susan, der hieß Mardukai, ein Sohn Jais, des Sohnes Simais, des Sohnes des Kis, ein Benjaminiter, der mit weggeführt war von Jerusalem, da Jechonah, der König Judas, weggeführt ward, welchen Nebukadnezar, der König zu Babel, wegführte. Und er war ein Vormund der Hadassah, das ist Esther, eine Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter, und sie war eine schöne und feine Dirne. Und da ihr Vater und ihre Mutter starb, nahm sie Mardukai auf zur Tochter. Da nun das Gebot und Gesetz des Königs laut ward und viel Dirnen zuhauf gebracht wurden gen Schloss Susan unter die Hand Hegeis, ward Esther auch genommen zu des Königs Hause unter die Hand Hegeis, des Hüters der Weiber. Und die Dirne gefiel ihm, und sie fand Barmherzigkeit vor ihm. Und er eilte mit ihrem Schmuck, dass er ihr ihren Teil gäbe, und 7 feine Dirnen von des Königs Hause dazu. Und er tat sie mit ihren Dirnen an den besten Ort im Frauenhaus. Und Esther sagte ihm nicht an ihr Volk und ihre Freundschaft, denn Mardukai hatte ihr geboten, sie sollte es nicht ansagen. Und Mardukai wandelte alle Tage vor dem Hofe am Frauenhaus, dass er erführe, ob's Esther wohlginge und was ihr geschehen würde. Wenn aber die bestimmte Zeit einer jeglichen Dirne kam, dass sie zum König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie 12 Monate im Frauenschmücken gewesen war, in Klammern, denn ihr Schmücken musste so viel Zeit haben, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit guter Spezerei, so waren denn die Weiber geschmückt, Klammer zu. Alsdann ging die Dirne zum König, und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus zu des Königs Hause ging. Und wenn eine des Abends hineinkam, die ging des Morgens von ihm in das andere Frauenhaus unter die Hand des Saasgas, des Königs Kämmerers, der Hüter der Krebsweiber. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es löste denn den König, und er ließ sie mit Namen rufen. Da nun die Zeit Esthers herankam, der Tochter Abihails, des Oheims Mardukais, in Klammern, die er zur Tochter hatte aufgenommen, Klammer zu, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, denn was Hegai, des Königs Kämmerer, der Weiberhüter, sprach. Und Esther fand Gnade vor allen, die sie ansahen. Es ward aber Esther genommen zum König Ahasveros ins königliche Haus im 10. Monat, der da heißt Tebet, im 7. Jahr seines Königreichs. Und der König gewann Esther lieb über alle Weiber, und sie fand Gnade und Barmherzigkeit vor ihm, vor allen Jungfrauen, und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis statt. Und der König machte ein großes Mahl allen seinen Fürsten und Knechten. Das war ein Mahl um Esthers Willen, und ließ die Länder ruhen und gab königliche Geschenke aus. Und da man das andere Mal Jungfrauen versammelte, saß Mordecai im Tor des Königs. Und Esther hatte noch nicht angesagt ihre Freundschaft noch ihr Volk, wie ihr Mordecai geboten hatte. Denn Esther tat nach den Worten Mordecais, gleich als da er ihr Vormund war. Zur selben Zeit, da Mordecai im Tor des Königs saß, wurden zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teres, die die Tür hüteten, zornig und trachteten ihre Hände an den König Ahasveros zu legen. Das ward Mordecai kund, und er sagte es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König in Mordecais Namen. Und da man nachforschte, ward's gefunden, und sie wurden beide an Bäume gehängt, und es ward geschrieben in die Chronik vor dem König. Kapitel 3. Nach diesen Geschichten machte der König Ahasveros Haman groß, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, und erhöhte ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es also geboten. Aber Mordecai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen des Königs Knechte, die im Tor des Königs waren, zu Mordecai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und da sie solches täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman an, dass sie sähen, ob solch Tun Mordecais bestehen würde, denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude wäre. Und da nun Haman sah, dass Mordecai ihm nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, war er voll Grimms, und er verachtete es, dass er an Mordecai allein sollte die Hand legen, denn die hatten ihm das Volk Mordecais angesagt, sondern er trachtete das Volk Mordecais, alle Juden, so im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros, ward das Pur, das ist das Losgeworfen vor Haman, von einem Tage auf den anderen und von Monat zu Monat bis auf den 12., das ist der Tag Adar. Und Haman sprach zu König Ahasveros: Es ist ein Volk zerstreut in allen Ländern deines Königreichs. Und ihr Gesetz ist anders denn aller Völker und tun nicht nach dem Königgesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie also zu lassen. Gefällt es dem König so, lasse er schreiben, dass man sie umbringe. Und ich will 10.000 Zentner Silber da wägen unter die Hand der Amtleute, dass man's bringt in die Kammer des Königs. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, der Judenfeind. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du damit tust, was dir gefällt. Da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tage des ersten Monats, und ward geschrieben, wie Haman befahl, an die Fürsten des Königs und zu den Landpflegern hin und her in den Ländern und zu den Hauptleuten eines jeglichen Volks in den Ländern hin und her, nach der Schrift eines jeglichen Volks und nach ihrer Sprache, im Namen des Königs Ahasveros und mit des Königs Ring versiegelt. Und die Briefe wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs, zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Weiber, auf einen Tag, nämlich auf den 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Gut zu rauben. Also war der Inhalt der Schrift, dass ein Gebot gegeben wäre in allen Ländern, allen Völkern zu eröffnen, dass sie auf denselben Tag bereit wären, und die Läufer gingen aus eilend nach des Königs Wort, und zu Schloss Susan ward das Gebot angeschlagen. Und der König und Haman saßen und tranken, aber die Stadt Susan ward bestürzt. Ende von Kapitel 1 bis 3. Kapitel 4 bis 7 von Esther. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Esther nach der Lutherbibel von 1912, Kapitel 4 bis 7. Kapitel 4. Da Mardokai erfuhr alles, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und Asche und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut und kläglich und kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand zu des Königs Tor eingehen, der einen Sack anhatte. Und in allen Ländern, an welchen Ort des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Säcken und in der Asche. Da kamen die Dirnen Esthers und ihre Kämmerer und sagten's ihr an. Da erschrak die Königin sehr, und sie sandte Kleider, dass Mardokai sie anzöge und den Sack von sich legte, aber er nahm sie nicht. Da rief Esther Hattach unter des Königs Kämmerern, der vor ihr stand, und gab ihm Befehl an Mardokai, dass sie erführe, was das wäre und warum er so täte. Da ging Hattach hinaus zu Mardokai in die Gasse der Stadt, die vor dem Tor des Königs war. Und Mardokai sagte ihm alles, was ihm begegnet wäre, und die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Kammer darzuwägen, um der Juden willen, sie zu vertilgen, und gab ihm die Abschrift des Gebots, das zu Susan angeschlagen war, sie zu vertilgen, dass er es Esther zeigte und ihr ansagte und geböte ihr, dass sie zum König hineingehe und flehte zu ihm und täte eine Bitte an ihn um ihr Volk. Und da Hattach hineinkam und sagte Esther die Worte Mardokais, sprach Esther zu Hattach und gebot ihm an Mardokai: Es wissen alle Knechte des Königs und das Volk in den Landen des Königs, dass, wer zum König hineingeht, inwendig in den Hof, er sei Mann oder Weib, der nicht gerufen ist, der soll stracks nach dem Gebot sterben, es sei denn, dass der König das goldene Zepter gegen ihn reckte, damit er lebendig bleibe. Ich aber bin nun in 30 Tagen nicht gerufen, zum König hineinzukommen. Und da die Worte Esthers wurden Mardokai angesagt, hieß Mardokai Esther wieder sagen: Gedenke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Hause des Königs bist vor allen Juden. Denn wo du wirst zu dieser Zeit schweigen, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen, und du und deines Vaters Haus werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? Esther hieß Mardokai antworten: So gehe hin und versammle alle Juden, die zu Susan vorhanden sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esset und trinket in 3 Tagen, weder Tag noch Nacht. Ich und meine Dirnen wollen auch also fasten. Und ich will zum König hineingehen, wider das Gebot. Komme ich um, so komme ich um. Mardokai ging hin und tat alles, was Esther ihm geboten hatte. Kapitel 5. Am dritten Tage zog sich Esther königlich an und trat in den inneren Hof am Hause des Königs, gegenüber dem Hause des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Stuhl im königlichen Hause, gegenüber der Tür des Hauses. Und da der König sah Esther, die Königin im Hofe stehen, fand sie Gnade vor seinen Augen, und der König reckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: Was ist dir, Esther, Königin? Und was forderst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Esther sprach: Gefällt es dem König, so komme der König und Haman heute zu dem Mahl, das ich zugerichtet habe. Der König sprach: Eilet, dass Haman tue, was Esther gesagt hat. Da nun der König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther zugerichtet hatte, sprach der König zu Esther, da er Wein getrunken hatte: Was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Auch die Hälfte des Königreichs. Es soll geschehen. Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und Begehr ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König, und so es dem König gefällt, mir zu geben eine Bitte und zu tun mein Begehren, so komme der König und Haman zu dem Mahl, das ich für sie zurichten will. So will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Da ging Haman des Tags hinaus fröhlich und guten Muts, und da sah er Mordecai im Tor des Königs. Dass er nicht aufstand, noch sich vor ihm bewegte, ward er voll Zorns über Mordecai. Und er hielt an sich. Und da er heimkäme, sandte er hin und ließ holen seine Freunde und sein Weib Seres, und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Kinder und alles, wie ihn der König so groß gemacht hatte, und dass er über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben wäre. Auch sprach Haman: Und die Königin Esther hat niemand kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie zugerichtet hat, als mich. Und ich bin morgen auch zu ihr geladen mit dem König. Aber an dem allen habe ich keine Genüge, solange ich sehe den Juden Mordecai am Königstor sitzen. Da sprachen zu ihm sein Weib Seres und alle Freunde: Mache einen Baum 50 Ellen hoch, und morgen sage dem König, dass man Mordecai daran hänge. So kommst du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman wohl, und er ließ einen Baum zurichten. Kapitel 6. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und hieß die Chronik mit den Historien bringen. Da die wurden vor dem König gelesen, fand sich's geschrieben, wie Mordecai hatte angesagt, dass die zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teres, die an der Schwelle hüteten, getrachtet hätten, die Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach: Was haben wir Mordecai Ehre und Gutes dafür getan? Da sprachen die Diener des Königs, die ihm dienten: Es ist ihm nichts geschehen. Und der König sprach: Wer ist im Hofe? Haman aber war in den Hof gegangen, draußen vor des Königs Haus, dass er dem König sagte, Mordecai zu hängen, an den Baum, den er zubereitet hatte. Und des Königs Diener sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Hofe. Der König sprach: Lasst ihn hereingehen. Und da Haman hineinkam, sprach der König zu ihm: Was soll man dem Mann tun, den der König gerne wollte ehren? Haman aber gedachte in seinem Herzen: Wem sollte der König anders gern wollen Ehre tun, denn mir? Und Haman sprach zum König: Dem Mann, den der König gerne wollte ehren, soll man königliche Kleider bringen, die der König pflegt zu tragen, und ein Ross, darauf der König reitet, und soll eine königliche Krone auf sein Haupt setzen. Und man soll solch Kleid und Ross geben in die Hand eines Fürsten des Königs, dass derselbe den Mann anziehe, den der König gern ehren wollte, und führe ihn auf dem Ross in der Stadt Gassen und lasse rufen vor ihm her: So wird man tun dem Mann, den der König gerne ehren will. Der König sprach zu Haman: Eile! Und nimm das Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu also mit Mordecai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du geredet hast. Da nahm Haman das Kleid und Ross und zog Mordecai an und führte ihn auf der Stadt Gassen und rief vor ihm her: So wird man tun dem Mann, den der König gerne ehren will. Und Mordecai kam wieder an das Tor des Königs. Haman aber eilte nach Hause, trug Leid mit verhülltem Kopf und erzählte seinem Weibe Seres und seinen Freunden allen alles, was ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Weisen und sein Weib Seres: Ist Mordecai vom Geschlecht der Juden? Vor dem du zu fallen angehoben hast, so vermagst du nichts an ihm, sondern du wirst vor ihm fallen. Da sie aber noch mit ihm redeten, kamen herbei des Königs Kämmerer und trieben Haman, zum Mahl zu kommen, das Esther zugerichtet hatte. Kapitel 7. Und da der König mit Haman kam zum Mahl, das die Königin Esther zugerichtet hatte, sprach der König zu Esther auch des andern Tages, da er Wein getrunken hatte: Was bittest du, Königin Esther, dass man dir's gebe? Und was forderst du? Auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Esther, die Königin, antwortete und sprach: Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, erwürgt und umgebracht wären. Und wären wir doch nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen. So würde der Feind doch dem König nicht schaden. Der König Ahasveros redete und sprach zu der Königin Esther: Wer ist der? Oder wo ist der, der solches in seinen Sinn nehmen dürfte, also zu tun? Esther sprach: Der Feind und Widersacher ist dieser böse Haman. Haman entsetzte sich vor dem König und der Königin. Und der König stand auf vom Mahl und vom Wein in seinem Grimm und ging in den Garten am Hause. Und Haman stand auf und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass ihm ein Unglück vom König schon bereitet war. Und da der König wieder aus dem Garten am Hause in den Saal, da man gegessen hatte, kam, lag Haman an der Bank, darauf Esther saß. Da sprach der König: Will er auch der Königin Gewalt tun, bei mir im Hause? Da das Wort aus des Königs Munde ging, verhüllten sie Haman das Antlitz. Und Harbona, der Kämmerer, einer von dem König, sprach: Siehe, es steht ein Baum im Hause Haman, 50 Ellen hoch, den er Mardukai gemacht hatte, der Gutes für den König geredet hat. Und der König sprach: Lasst ihn daran hängen. Also hängte man Haman an den Baum, den er Mardukai gemacht hatte. Da legte sich des Königs Zorn. Ende von Kapitel 4 bis 7. Kapitel 8 bis 10 von Esther. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Esther nach der Lutherbibel von 1912, Kapitel 8 bis 10. Kapitel 8. An dem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Judenfeindes. Und Mardukai kam vor den König. Denn Esther sagte an, wie er ihr zugehörte. Und der König tat ab von seinem Fingerreif, den er von Haman hatte genommen, und gab ihn Mardukai. Und Esther setzte Mardukai über das Haus Hamans. Und Esther redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen und weinte und flehte ihn an, dass er zunichte machte die Bosheit Hamans des Agagiters und seine Anschläge, die er wider die Juden erdacht hatte. Und der König reckte das goldene Zepter gegen Esther. Da stand Esther auf und trat vor dem König und sprach: Gefällt es dem König? Und habe ich Gnade gefunden vor ihm? Und ist's gelegen dem König, und ich gefalle ihm? So schreibe man, dass die Briefe Hamans, des Sohnes Hammedatas, des Agagitas, widerrufen werden, die er geschrieben hat, die Juden umzubringen in allen Landen des Königs. Denn wie kann ich zusehen dem Übel, das mein Volk treffen würde? Und wie kann ich zusehen, dass mein Geschlecht umkomme? Da sprach der König Ahasveros zur Königin Esther und zu Mardukai, dem Juden: Siehe, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben, und ihn hat man an einen Baum gehängt, darum, dass er seine Hand hat an die Juden gelegt. So schreibt ihr nun für die Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und versiegelt's mit des Königs Ringe. Denn die Schriften, die in des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring versiegelt wurden, durfte niemand widerrufen. Da wurden berufen des Königs Schreiber zu der Zeit im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tage und wurde geschrieben, wie Mardukai gebot, an die Juden und an die Fürsten, Landpfleger und Hauptleute in den Landen von Indien bis an das Mohrenland, nämlich 127 Länder, einem jeglichen Land nach seiner Schrift, einem jeglichen Volk nach seiner Sprache und den Juden nach ihrer Schrift und Sprache. Und es ward geschrieben in des Königs Ahasveros Namen und mit dem Königsring versiegelt. Und er sandte die Briefe durch die reitenden Boten auf jungen Maultieren, darin der König den Juden Macht gab, in welchen Städten sie auch waren, sich zu versammeln und zu stehen, für ihr Leben und zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen, alle Macht des Volkes und Landes, die sie ängsteten, samt den Kindern und Weibern und ihr Gut zu rauben, einen Tag in allen Ländern des Königs Ahasveros, nämlich am 13. Tage des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Der Inhalt aber der Schrift war, dass ein Gebot gegeben wäre in allen Landen, zu eröffnen allen Völkern, dass die Juden bereit sein sollten, sich zu rächen an ihren Feinden. Und die reitenden Boten auf den Maultieren ritten aus, schnell und eilend nach dem Wort des Königs, und das Gebot war zu Schloss Susan angeschlagen. Mardukai aber ging aus vor dem König in königlichen Kleidern blau und weiß und mit einer großen goldenen Krone, angetan in einem Leinen- und Purpurmantel. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Den Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Und in allen Landen und Städten, an welchen Ort des Königs Wort und Gebot gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Wohlleben und gute Tage, dass viele aus den Völkern im Lande Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Kapitel 9. Im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag, den des Königs Wort und Gebot bestimmt hatte, dass man's tun sollte, eben desselben Tages, da die Feinde der Juden hofften, sie zu überwältigen, wandte sich's, dass die Juden ihre Feinde überwältigen sollten. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in allen Landen des Königs Ahasveros, dass sie die Hand legten an die, so ihnen übel wollten. Und niemand konnte ihnen widerstehen, denn die Furcht war über alle Völker gekommen. Auch alle Obersten in den Landen und Fürsten und Landpfleger und Amtleute des Königs halfen den Juden, denn die Furcht vor Mardukai war über sie gekommen, denn Mardukai war groß im Hause des Königs. Und sein Gerücht erscholl in allen Ländern, wie er zunähme und groß würde. Also schlugen die Juden an allen ihren Feinden eine Schwertschlacht und würgten und raubten und brachten um und taten nach ihrem Willen an denen, die ihnen Feind waren. Und zu Schloss Susan erwürgten die Juden und brachten um 500 Mann. Dazu erwürgten sie Parsandata, Dalfon, Aspata, Poranta, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Vayesata, die 10 Söhne Hammans, des Sohne Hamedatas, des Judenfeindes. Aber an ihre Güter legten sie ihre Hände nicht. Zu derselben Zeit kam die Zahl der Erwürgten zu Schloss Susan vor den König. Und der König sprach zu der Königin Esther: Die Juden haben zu Schloss Susan 500 Mann erwürgt und umgebracht und die 10 Söhne Hammans. Was werden sie tun in den anderen Ländern des Königs? Was bittest du, dass man dir gebe? Und was forderst du mehr, dass man tue? Esther sprach: Gefällt's dem König, so lasse er auch morgen die Juden tun nach dem heutigen Gebot. Und die 10 Söhne Hammans soll man an den Baum hängen. Und der König hieß also tun. Und das Gebot war zu Susan angeschlagen, und die 10 Söhne Hammans wurden gehängt. Und die Juden zu Susan versammelten sich auch am 14. Tage des Monats Adar und erwürgten zu Susan 300 Mann, aber an ihre Güter legten sie ihre Hände nicht. Aber die anderen Juden in den Ländern des Königs kamen zusammen und standen für ihr Leben, dass sie Ruhe schafften vor ihren Feinden, und erwürgten ihre Feinde 570.000. Aber an ihre Güter legten sie ihre Hände nicht. Das geschah am 13. Tage des Monats Adar, und sie ruhten am 14. Tage desselben Monats. Den machte man zum Tage des Wohllebens und der Freude. Aber die Juden in Susan waren zusammengekommen am 13. und am 14. Tage und ruhten am 15. Tag. Und den Tag machte man zum Tage des Wohllebens und der Freude. Darum machten die Juden, die auf den Dörfern und Flecken wohnten, den 14. Tag des Monats Adar zum Tag des Wohllebens und der Freude. Und sandte einer dem anderen Geschenke. Und Mardukai schrieb diese Geschichten auf und sandte Briefe an alle Juden, die in den Landen des Königs Ahasveros waren, nahen und fernen, dass sie annähmen und hielten den 14. und 15. Tag des Monats Adar jährlich, nach den Tagen, darin die Juden zur Ruhe gekommen waren von ihren Feinden, und nach dem Monat, darin ihre Schmerzen in Freude und ihr Leid in gute Tage verkehrt war, dass sie dieselben halten sollten als Tage des Wohllebens und der Freude und einer dem anderen Geschenke schicken und den Armen mitteilen. Und die Juden nahmen's an, was sie angefangen hatten zu tun und was Mordecai an sie schrieb. Wie Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter, aller Judenfeind, gedacht hatte, alle Juden umzubringen und das Pur, das ist das Los, werfen lassen, sie zu erschrecken und umzubringen. Und wie Esther zum König gegangen war und derselbe durch Briefe geboten hatte, dass seine bösen Anschläge, die er wider die Juden gedacht, auf seinen Kopf gekehrt würden. Und wie man ihn und seine Söhne an den Baum gehängt hatte. Daher sie diese Tage Purim nannten nach dem Namen des Loses. Und nach allen Worten dieses Briefes und dem, was sie selbst gesehen hatten und was an sie gelangt war, richteten die Juden es auf und nahmen es auf sich und auf ihre Nachkommen und auf alle, die sich zu ihnen taten, dass sie nicht unterlassen wollten zu halten diese zwei Tage jährlich, wie sie vorgeschrieben und bestimmt waren. Dass diese Tage nicht vergessen, sondern zu halten seien bei Kindeskindern, bei allen Geschlechtern, in allen Ländern und Städten. Es sind die Tage Purim, welche nicht sollen übergangen werden unter den Juden, und ihr Gedächtnis soll nicht umkommen bei ihren Nachkommen. Und die Königin Esther, die Tochter Abihails und Mardukai, der Jude, schrieben mit ganzem Ernst, um es zu bestätigen, diesen zweiten Brief von Purim. Und er sandte die Briefe zu allen Juden in den 127 Ländern des Königreichs des Ahasveros mit freundlichen und treuen Worten, dass sie annehmen die Tage Purim auf die bestimmte Zeit, wie Mardukai der Jude über sie bestätigt hatte und die Königin Esther, und wie sie für sich selbst und ihre Nachkommen bestätigt hatten, die Geschichte der Fasten und ihres Schreiens. Und Esther befahl, die Geschichte dieser Purim zu bestätigen, und es ward in ein Buch geschrieben. Kapitel 10. Und der König Ahasveros legte Zins aufs Land und auf die Inseln im Meer. Aber alle Werke seiner Gewalt und Macht und die große Herrlichkeit Mardukais, die ihm der König gab, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige in Medien und Persien. Denn Mardukai, der Jude, war der Nächste nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und angenehm unter der Menge seiner Brüder, der für sein Volk Gutes suchte und redete das Beste für sein ganzes Geschlecht. Ende von Kapitel 8 bis 10. Ende von Esther nach der Lutherbibel von 1912.